im Zusammenhang damit, dass die USA und weitere feindselige Kräfte auf dem G7-Treffen eine gemeinsame Erklärung gegen die TVIAK veröffentlichten, beantwortete ein Sprecher des TVIAK-Außenministeriums die Frage des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Darüber berichteten vom 30. Mai bis zum 2. Juni die Nachrichtenagentur TASS, der Sender Sputnik und die Internetwebsites Rimchichi und Newsru.com von Russland, die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die ägyptische Zeitung Al-Misri Al-Yaum, die brasilianische Internet-Homepage Marcia Verde und die Internet-Homepages des brasilianischen Komitees für Solidarität mit der TVIAK und des Nationalen Sozialideologie-Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo.